Baldur und Adonis Sage sind völlig verwandt. Baldur und Adonis sind der Königssohn, der durch einen Eber verwundet und an einem Pfahl, später ersetzt durch sein Stammeszeichen das Kreuz, gemartert wurde. Ein uraltes Bild in Goslar zeigt eine hohe Persönlichkeit, mit Stricken an einem Baum gefesselt, mit Pfeilschüssen gemartert. Siehe Beta, Seite 141. Nach alter Lesart war das Kreuz Jesu ein Baum, ein grünes Holz. Siehe Bugge, über Baldas Tod, Band 1, Seite 46 bis 51. Uralte, vorgeschichtliche Zeichnungen in einer mexikanischen Handschrift stellen Ähnliches dar. Auf vorchristlichen mexikanischen Abbildungen wird der Gekreuzigte von indianisch-ägyptischen Geiern angefallen. Dahinter stehen Wolf und fliegende Schlange. Das sind Totems von indianischen Stämmen. Im Maya-Kodex, siehe Trojaner 2, 10a, findet man die Abbildung eines an einem Baum gespießten Hirschen. Der Hirsch war aber neben dem Lamm das Zeichen der Hellen, der Blonden und von Jesus und Orion. Es handelt sich also um einen von Indianern mit einer Lanze an einem Baum gehefteten und gemarterten König der Weißen. Die Offenbarung Johannes 5, 6 und folgende spricht vom siebenhörnigen Lamm. Das ist das Totem Hirsch der Germanen. Ein Bronzeamulett im Vatikanischen Museum zeigt Jesu Geburt, die heiligen drei Könige und Hirsche als Jesu Stammeszeichen darunter. Eine germanische Asengottheit, also ein König mit Hirschzeichen auf dem Haupte, findet sich auf dem Silberkessel in Gundestrup. Der König, vielleicht Jesus, erwürgt die alte Schlange, also die Hebräer. Steine mit uralten germanischen Runen und Hirschzeichen wurden in Dolmen bei Alvaro in Portugal gefunden. Ein Beweis, wie weit das Stammeszeichen Hirsch und seine Geschichte schon zurückreichen. Der Hirsch tritt auf die Schlange. Das bedeutet, dass der gekreuzigte Germanenkönig die Schlange, also das Volk der Hebräer, zertritt. Diese bildlichen oder vielleicht richtiger gesagt bilderschriftlichen Darstellungen sind unwiderlegliche urkundliche Beweise aus alter Zeit für die Tatsache, dass der Gekreuzigte ein Germanenkönig war. Auf dem uralten Gosford-Kreuze in Cumberland sieht man als Gekreuzigten einen Mann mit Gürtel und Horn. Das ist nach der Sternbildersprache Orion oder Arion, der König der Arier, bedrängt von zwei Fischen, dem Heereszeichen eines atlantischen Bastardvolkes. Mit Gürtel und Horn schildert aber auch die Offenbarung Johannes des Menschensohn, das ist Jesus oder Jesus. Und so wird Orion, Arion, auch auf alten Sternkarten dargestellt. In Schweizer Gräberfeldern wurden Bronzeschnallen mit Bildern gefunden. Wölfe, das Totem germanenfeindlicher Stämme, beißen einen Mann, der die Stellung eines Angebundenen oder Gekreuzigten hat, in die Füße. Andere uralte bildliche Darstellungen aus der Madeleine-Zeit zeigen einen Reiter, vermutlich Jesus, den eine Schlange, das Totem roter Stämme, die alte Schlange der Offenbarung Johannes, in die Ferse beißt. Der indische Gott Krishna, der mit Baldur Jesus gleich ist, wird von einem Pfeilschuss in die Ferse getroffen. Alles Erinnerungen an die germanische Vorgeschichte. Vergleich 1. Mose 3, 15. In jüdischen Freimaurerlogen in Amerika und Frankreich wird ein Bild des Gekreuzigten an der Seite in den Milz mit einer Lanze durchbohrt und höhere Grade tragen auf der Fußsohle ein Kreuz eingebrannt, damit sie auf das Stammeszeichen Jesu treten können. Die Juden kennen den geschichtlichen Hintergrund ihres Hasses gegen den Zimmermannssohn. Das angelsächsische Gedicht Satan lässt Jesus von Pfeilen verwunden. Dies erinnert an den Marterpfahl der Indianer und an ein uraltes Jesusbild im Rathaus in Goslar, auf welchem der Gemarterte von oben bis unten mit Pfeilwunden bedeckt ist. Übereinstimmend berichtet die Attis- und Adonis-Sage, dass der Königssohn Attis durch Pfeile und eine Lanze getroffen wurde. Auf einem uralten Relief sieht man fremde Zeichen roter Stämme gegen das Zeichen Auge kämpfen. Das ist gegen das Germanentum. Denn das Zeichen des germanischen Ahnenkönigs Theos oder Tius ist ein von einem Dreieck und von Sonnenstrahlen und Wolken umgebenes Auge, wie man es auf christlichen Altären und Grabsteinen heute noch sieht. Man wird auch an das Bild vom gefesselten Prometheus erinnert, der durch einen Geier an der Seite verwundet wurde. Vorsaal bringt eine Abbildung des Gekreuzigten, über dem sich das Zeichen Hand, der indianisch-mexikanischen Feinde der Weißen befindet, das andeutet, dass er in deren Gewalt fiel. Jesus wurde auch genannt Besieger der Bergriesen am Oderbrunnen. Sed Bergi Banda Ramo, siehe Beta, Seite 217. Die heilige Geschichte ist uralt. Uralte Münzen haben in uralter Schrift das Wort De Esu und auf der Rückseite eine kniende Frau. Der Gott und König der Kelten aber ist Jesus. Sein Name Jesus findet sich auf einem uralten Stein in der Notre-Dame-Kirche in Paris, wo er als Ahnengottheit dargestellt ist und heißt keltisch der Tapfere. Er und seine Jünger haben Galiläisch gesprochen, das ist eine keltische Mundart, und seine Geschichte wurde ursprünglich in keltisch-germanischer Sprache aufgezeichnet, siehe Beta. Dass die Evangelienhandschriften meist in griechischer Sprache aufgezeichnet wurden, erklärt sich daraus, dass Griechisch zu Beginn unserer Zeitrechnung die Hauptverkehrssprache Kleinasiens war. Jesus kam nach der Bibel aus dem germanischen Stamme Jesse, Jesus, der Asen. Die Sigurd-Sage enthält ebenfalls uralte heilige Geschichten, siehe isländische Volkssagen von Arnason, deutsch Lehmann vieles, 1889. Auch die Siegfried-Sage. Es ist bezeichnend, dass sie den Sonnensohn Siegfried durch den Lanzenwurf eines Bastardes, eines Hagen, zu Tode treffen lässt. Die Mythologie kann uns über die Geschichte unseres Heilandes Jesus noch mehr sagen. Baldur und Siegfried kämpften mit dem Drachen, Marduk desgleichen und mit der Schlange, Jason desgleichen, Adonis oder Jesus mit dem Eber, Osiris mit Seth, dem Satan, der Erzengel Michael mit dem Satan oder Drachen, Christus mit dem Satan und als Ritter Georg mit dem Drachen. Siehe Jesaja 51,9, 27,1, Offenbarung Johannes 12,7-9, Evangelium Matthäus 4,11, Markus 1,12-13 und Lukas 4,1-13.